Fremde Zärtlichkeit aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fremde Zärtlichkeit. In meiner Schulter zuckt eine Idee. Ein Liebespaar wandert die Hecken entlang, Arm in Arm, lächelnd und sehnsuchtsbang. Auf die Berge Jütlands fällt blau der Schnee. Ich trage so viel fremdes Leid und wein für andre viele Tränen. Ich fühle unbekannte Sehnen und gebe fremde Zärtlichkeit. Ende von Fremde Zärtlichkeit.